Ja, da haben Kommissar Z und seine Kollegen saubere Arbeit geleistet. Fall geklärt, Akte geschlossen. Das war eine Folge der RIAS-Sendereihe Es geschah in Berlin vom Mai 1964. Bei mir ist Krimi-Autor und Zeitzeuge Horst Bosetzky. Sie haben diese Folge vermutlich auch seit damals nicht mehr gehört. Was werden da jetzt für Erinnerungen bei Ihnen wach? Ich habe den Ton von damals noch im Ohr. Das damals die Stimme von Kurt Weizmann, die ganze Machart hat sich mächtig eingeprägt. Und ich kann auch noch mal Werner Brink sagen, ich fühle mich jetzt doch schon ein bisschen als sein Schüler. Und wenn ich so die Späße, die er so eingebaut hat, wenn ich mal ein Krimiseminar habe, sage ich auch mal zu den Kindern, baut so lustige Szenen ein, Dialoge, die witzig sind. Das hat Werner Brink auch gemacht. Manchmal hier bei dem Ausländer geht es ein bisschen in die Parodie über. Und das gilt ja auch als die Pioniertat im deutschen Krimi, zumindest im Kriminalhörspiel. Und man kann wirklich heute noch den Hut ziehen. Eine sehr eindrucksvolle Produktion. Sie haben gerade angesprochen, dass das eine Pioniersendung war damals. Es geschah in Berlin, war eine der ersten Krimireihen im Radio. Vorläufer waren die Paul-Tempel-Fälle des NWDR ab 1949, vorher bei der BBC. Welchen Stellenwert hatte denn das Genre Krimi damals? Heute ist es ja omnipräsent in Fernsehen und Literatur. Also im Grunde war der deutschsprachige Kriminalroman, hat im Grunde gar nicht existiert. Dann kam etwa in dieser Zeit Hans-Jörg Martin, ein Sachse aus Leipzig, Gohlis, und ist mit seinen Manuskripten zum Stern gegangen. Einer fehlt beim Kurkonzert und kein Schnaps für Tamara waren die ersten Romane, und die haben ihn erstmal ausgelacht beim Stern. Und dann wurde er gedruckt und plötzlich war dann der neue deutsche Kriminalroman da. Da kamen dann noch andere, Friedhelm Werremeyer mit dem ersten Tatort-Taxi nach Leipzig war dann, und dann kam irgendwann auch ich. Wir haben praktisch Neuland betreten. Kriminalromane können nur die Amerikaner schreiben, die Engländer. Die Franzosen waren damals Boyer Narsillac und die Schweden mit Sjöwall Wallö. Aber ihr Deutschen, ihr könnt das nicht. Es kam kurz auch die Rede auf die Polizei in Ost-Berlin. Gab es denn in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit zwischen Polizei Ost und Polizei West, oder war das undenkbar? Also mit der Spaltung der Stadt ist den Beamten das ja richtig verboten worden, mit der anderen Seite Kontakt zu haben. Die Kommunikation war wirklich auf Null gefahren worden von beiden Seiten. Und ich habe mein dickes Buch geschrieben über die mordende Krankenschwester Elisabeth Kusian. Die hat von ermordeten Männern einen Teil der Leichen in West-Berlin versteckt, einen Teil in Ost-Berlin, und konnte erst nicht überführt worden, denn die Polizeien haben nicht miteinander geredet. Das wurde dann in den 60er Jahren ein bisschen besser, aber eigentlich war das immer noch die absolute Ausnahme, dass man kommuniziert hat. Das, was in dieser Reihe Es geschah in Berlin thematisiert wurde, war Realität, das waren wahre Kriminalfälle. Nun war der Sehnsuchtsort der westdeutschen Kriminalfantasien so Mitte der 60er England. War das der Mode zuzuschreiben oder woran lag das? Also gerade die ganzen Edgar Wallace-Filme sind ja ein beredtes Zeugnis dieser Modeerscheinung. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das alles, was mit Verdrängung zu tun hat, aber dass Deutschland praktisch ohne Kriminalitätsfälle, ohne Kriminalitätsraten sein sollte. Wir haben das irgendwie verdrängt, und London natürlich, der Nebel und Edgar Wallace und Agatha Christie, Dorothy Sayers, das war die Welt, da hat das richtige Verbrechen stattgefunden. Immer wieder bestimmten Ländern nicht zutraut, dass sie Fußball spielen können, den Indern beispielsweise. Mhm. Also ein Fußballspiel in Indien anzusiedeln, ist absurd. Und einen Kriminalfall in Deutschland anzusiedeln, wäre auch absurd gewesen. Irgendwann kam denn der Wandel, das hängt dann auch wieder so ein bisschen mit der Studentenbewegung zusammen. Ich als Soziologe gelte ja als der Erfinder des deutschen Soziokrimis, dass wir dann hier Wirklichkeit hineingebracht haben. Und natürlich, Werner Brink hat wesentlich früher noch, ein paar Jahre früher angefangen als ich, da die Wirklichkeit zu schildern hier. Und gleichzeitig ja natürlich immer das aufklärerische: Kinder, wenn ihr Kriminalität bekämpfen wollt, dann müsst ihr die Ursachen zur Kenntnis nehmen. Und die schildern wir euch mit unseren Kriminalromanen. Diese kriminalistische Realität, die kam dann ein bisschen später. Mitte der 60er war es, wie gesagt, noch die Liebe zur britischen Kriminalkultur. Das hat sich auch in der Filmmusik niedergeschlagen. Wir hören von Tanja Berg den Titelsong aus dem Film Das Phantom von Soho aus dem Jahr 1964. eine Welt der Abenteuer, so ist eine Stadt der Ungeheuer, so ist voll von Liebe und von Lust. Sir, das haben Sie nicht gewusst. So, da sind die Straßen voller Frauen, so, da sind oft Nächte voller Grauen, so, ist voll von Liebe und von Lust. Sir, das haben Sie nicht gewusst. Hey du, ich zeig dir, wie man küsst, solange du noch am Leben bist. Hey du, ich zeig dir, wie man liebt, solange es dich noch gibt. So, da gibt es Licht- und Schattenseiten, so, da wird sie immer wer begleiten, so, ist voll von Liebe und von Lust. Sir, das haben Sie nicht gewusst. So, da fliegt ein Messer durch die Nacht. So, das war für Sie allein gedacht. So, ist voll von Liebe und von Lust. Sir, das haben Sie nicht gewusst. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Ab heute wiederholen wir für Sie einmal im Monat eine Folge von Es geschah in Berlin, einer der ersten deutschen Radio-Krimireihen, produziert vom RIAS. Damit Sie wissen, was Sie beim nächsten Mal erwartet, gibt es jetzt schon mal einen Ausschnitt aus unserem nächsten Fall. Es geht um Wettbetrug bei Pferderennen. Mensch, Libelle, holt auf, das gibt's doch ja nicht. Libelle! Libelle! Jetzt kommt doch Hau an! Schieber! Schieber! Oh, mein 20er ist im Eimer, hätte ich doch bloß auf Platz gesetzt. Sieger im ersten Rennen, Libelle 2, zweiter Platz, Harro, dritter, Cesario. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Ich weiß hier nicht so Bescheid. Könnten Sie mal wohl sagen, in welchem Rennen läuft denn eigentlich Krasmücke? Ah, Krasmücke? Ja. Na Mann, da haben Sie aber schlecht geguckt. Krasmücke startet doch heute überhaupt nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab da auf Sie gesetzt. Wie wollen Sie denn das fertig gebracht haben? Die startet doch erst nächste Woche. Ja, nur hatte ich noch im ersten Augenblick gedacht, ich hätte mich tatsächlich geirrt, nicht? Ja, verstehe. Weil ich, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung vom Pferderennen und ich habe das zum ersten Mal gemacht. Mhm. Da dachte ich, hast du den Mann vielleicht falsch verstanden? Ne? Welchen Mann? Naja, der mir die Wette abgenommen hat. Ach nee, das erzählen Sie mir doch mal ein bisschen genauer. Na, darum bin ich auch hergekommen, Herr Kriminalbeamter. Ja. Ich hatte also dem Mann die 20 Mark gegeben. Ja, wem denn? Na, den ich da in einem Lokal kennengelernt hatte. Ach, sagen Sie, Herr, können Sie sich nicht mal etwas deutlicher ausdrücken? Ja, ich glaube, ich bin beschissen worden. Tja, da hat sich also jemand auf der Straße eine Wette andrehen lassen und ist prompt einem Betrüger auf den Leim gegangen. Wie Kommissar Z diesem Mann auf die Spur kommt, das hören Sie am 6. Oktober. Den heutigen Krimi mit dem Titel Haschisch können Sie übrigens nochmal nachhören als Podcast bei uns im Internet unter www.deradio.de. Für heute schließen wir die Polizeiakten. Bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, bei Horst Bosetzky. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, ich sage herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Olaf Kosert, wünsche Ihnen noch einen schönen